Erster, während Jojakim, der Sohn von Josia, König von Juda war, erhielt Jeremia eine Botschaft von Gott. Zweiter, Gott befahl ihm, zur Familie der Reschabiter zu gehen, sie in einen Raum des Tempels zu führen und ihnen Wein anzubieten. Dritter, deshalb holte Jeremia den Anführer Jasania sowie seine Brüder und Söhne, bis die ganze Familie der Reschabiter versammelt war. Vierter, er brachte sie in den Tempel in den Raum der Söhne Hanans, der sich in der Nähe der Räume der hohen Beamten befand. Fünfter, dort stellte er ihnen Krüge und Becher voll Wein hin und forderte sie auf, davon zu trinken. Sechster, sie antworteten jedoch, dass sie keinen Wein trinken würden, weil ihr Vorfahre Jonadab ihnen und ihren Kindern die streng verboten hatte. Siebter, er hatte ihnen auch befohlen, keine Häuser zu bauen oder Felder zu besitzen, sondern ihr ganzes Leben lang in Zelten zu wohnen. Achter, die Reschabiter erklärten, dass sie diesem Befehl ihres Vorfahren Jonadab immer treu gefolgt sind und niemals Wein getrunken haben. Neunter, sie bauten keine festen Häuser zum Wohnen und besaßen weder Weinberge noch Äcker für die Aussaat. Zehnter, da sie gehorsam sein wollten, lebten sie in Zelten und hielten sich genau an alles, was Jonadab ihnen vorgeschrieben hatte. Elfter, nur als König Nebukadnezar mit seinem Heer in das Land einfiel, flüchteten sie nach Jerusalem, um vor den Soldaten sicher zu sein. Zwölfter, danach sprach Gott erneut zu Jeremia und gab ihm eine weitere Botschaft. Dreizehnter, der Herr fragte die Bewohner von Jerusalem, warum sie nicht aus diesem Beispiel lernen und auf seine Worte hören wollten. Vierzehnter, während die Nachkommen Jonadabs dessen Verbot bis heute beachten, hat das Volk Juda trotz ständiger Warnungen Gottes nicht zugehört. 15. Gott hatte immer wieder seine Propheten geschickt, damit die Menschen ihr böses Verhalten ändern und keine fremden Götter mehr anbeten. 16. Obwohl die Reschabiter die Befehle ihres Vorfahren ausführten, weigerte sich dieses Volk beharrlich, auf die Stimme Gottes zu hören. 17. Deshalb kündigte Gott an, dass er das versprochene Unheil über Juda bringen werde, weil sie weder auf seine Worte noch auf seine Rufe reagierten. 18. Zu den Reschabitern sagte Jeremia jedoch, dass Gott ihren Gehorsam gegenüber den Regeln ihres Vorfahren Jonadab gesehen habe. 19. Darum versprach der Herr, dass es Jonadab niemals an Nachkommen fehlen wird, die ihm dienen und vor ihm stehen dürfen.